Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Siebente Folge. The Greatest Pianist. Dead or Alive. Der englische Kritiker Sir Neville Cardes am 8. Mai 1933 in einer Schlagzeile des Manchester Guardian. The greatest pianist, dead or alive. Aus der Kritik. Als er die Paganini-Variationen von Johannes Brahms spielte, hatte man ob der subtilen Pointierung jeder Note den Eindruck, als würden seine Finger von eigenen Gehirnen gesteuert. Die Magie dieser Aufführung mag auf einem geheimen Pakt mit dem Teufel beruht haben. Dies war mehr als Brahms, es war Brahms plus. Wladimir Horowitz hat die Paganini-Variationen, wie später Arturo Benedetti Michelangeli, in seiner eigenen Anordnung gespielt. Zwischen 1931 und 1935, 1939 und 1942. Eine Aufnahme, die am 12. Mai 1934 im Studio von His Master's Voice in der Londoner Abbey Road entstand, ist verloren gegangen. In der Diskografie des Pianisten finden sich nur 5 Werke von Brahms. Das Klavierkonzert in D-Moll in 2 Mitschnitten unter Arturo Toscanini und Bruno Walter. Das Klavierkonzert in B-Dur in einer Studioaufnahme von 1940 und in 2 Mitschnitten von 1940 und 1948 unter Toscanini. Die dritte Violinsonate von Johannes Brahms mit Nathan Bilstein und 2 kleine Stücke. Der Walzer in Astur, Opus 39, Nummer 15 und das nun folgende Intermezzo, Opus 117, Nummer 2. Thank you. Johannes Brahms, Intermezzo, Opus 117, Nummer 2, ein Mitschnitt aus der Carnegie Hall vom 23. April 1951. Die zu Beginn zitierte Hymne des englischen Kritikers Neville Cades wirkte auf die Leser in doppelter Weise als Pulsbeschleuniger. Er buste Anhänger von Wilhelm Backhaus, Moritz Rosenthal, Alfred Cortot und Sergei Rachmaninow äußerten ihren Unmut. Entzückt war nur eine, Wanda Toscanini. Ihr Herz schlug rascher, als sie die Hymne des Kritikers las. Doch war es wohl ein koketter Scherz, als sie später in einem Interview mit dem Kritiker Edward Greenfield sagte: »Vielleicht habe ich ihn deshalb geheiratet, dank Mr. Cades. Er war mein Lieblingspianist und ich fand ihn sehr attraktiv.« Am 21. Dezember 1933 wurden Wladimir Horowitz und Wanda Toscanini getraut. Typisch, dass Arthur Rubinstein, der sein erotisches Leben à grande vitesse geführt hatte und sich seiner Eroberungen berühmte, die Heirat des Rivalen hämisch kommentierte. Er sah, dass ich geheiratet hatte und dass es gut für mich war. Ich konnte mich auf meine Arbeit konzentrieren und war glücklich. Wanda Toscanini zu heiraten, war typisch für ihn, denn er war auf eine Karriere aus und er liebte es, Geld zu machen. Er erzählte mir, dass er, sollte er heiraten, nur eine Berühmtheit heiraten würde. War Wanda durch die Heirat der väterlichen Diktatur entkommen, so geriet Horowitz unter die Fuchtel der Macht, unter die Diktatur des von Toscanini geführten Taktstocks. Selbst wenn bei der Erarbeitung eines Werks die Vorstellungen des Dirigenten seinem eigenen Konzept nicht entsprachen, fügte er sich, beinahe willenlos, dem Autokraten. Das D-Moll-Konzert von Johannes Brahms war nach dem Es-Dur-Konzert von Beethoven das zweite Klavierkonzert, das er unter Leitung Toscanini spielte. Am 14., 15. und 17. März 1935 in der Carnegie Hall. Die dritte Aufführung ist als Mitschnitt erhalten, der allerdings durch Verzerrungen und Tonhöhenschwankungen beeinträchtigt ist. Für jeden, der das Werk durch Claudio Arrau, Clifford Curzon, Emil Gielels oder Alfred Brendel kennengelernt hat, müssen die Tempi aberwitzig wirken. Nein, das ist keine Raserei, die allein für Horowitz typisch wäre. Ähnlich rasche Tempi wählten auch Wilhelm Backhaus unter Sir Adrian Boult und Arthur Schnabel unter Georges Sell, vor allem im Finalsatz. Die Tempi sind zwar etwas langsamer als in der Aufführung unter Toscanini, aber sie entsprechen denen einer zweiten Horowitz-Aufführung unter Bruno Walter. Sie wurde am 20. Februar 1936 im Amsterdamer Konzertgebäude mitgeschnitten. Bruno Walter war der Lieblingsdirigent des Pianisten. Wie im Tschaikowski-Konzert zwängte er seinen Solisten, anders als Toscanini, nicht in die Zwangsjacke des Metrums, sondern ließ ihm agogische Freiheiten, ohne die eine atmende Phrasierung kaum möglich ist. Die Flexibilität Bruno Walters erlaubt dem Pianisten insbesondere die Ausformung von Innenstimmen im Adagio. Nathan Milstein, ein sehr guter, aber auch ein kritischer Freund, sagte, es sei eine der besten Aufführungen des Werks gewesen, die er je gehört hatte. Horwitz hat das Konzert zwischen 1934 und 1936 nur ein Dutzend Mal gespielt und, wie er sagte, so rasch wie möglich vergessen. Den Rang des Werks will ich, wie bei den Sonaten von Beethoven, nicht bestreiten, aber es ist nicht meine Musik. Rachmaninow hörte es in New York im Radio und rief mich an, um zu fragen, wie ich diese grässliche Musik überhaupt spielen könne. Knapp 8 Wochen später, nach einem Konzert in Rom am 7. April 1936, zog sich Horowitz für fast 2,5 Jahre aus dem Konzertleben zurück. Nach seiner Heirat wurde er immer öfter von depressiven Schüben und von Selbstzweifeln geplagt. In die Rolle des Ehemannes und Vaters, am 2. Oktober 1934 war seine Tochter Sonja geboren worden, konnte er sich nur schwer finden. Ebenso schwer fiel es ihm, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Was seinen musikalischen Weg anging, so geriet Horowitz durch seinen Schwiegervater auf einen Kurs zwischen Skylla und Charybdis. Während er sich bei Konzertaufführungen der rigiden Kontrolle Toscaninis unterwarf, was als Anzeichen für einen musikalischen Reifeprozess gedeutet wurde, stillte er in seinen Recitals den Hunger des Tausendtieres Publikum mit virtuosen Delikatessen. Entsprechend wurde er dafür als unreif kritisiert. Aber es gab kein Konzert ohne Zugaben wie den Danse Russe von Stravinsky, wie die Mazeppa-Etüde von Liszt oder die immer wieder veränderten Carmen-Variationen. Dass Horowitz in einen Teufelskreis geriet, verrät ein grausam verletzender Kommentar des Londoner Kritikers Martin Cooks. Sein Feuer, wenn es zum Glühen kommt, wärmt seine Nerven, nicht sein Herz. Seine Brillanz ist nicht die Brillanz, die der Exuberanz entspringt, sondern die einer emotional verkrüppelten Person. Finger, Gehirn und Nerven wirken zusammen und machen ihn zu einem wunderbaren Techniker und einem cleveren Musiker, sensitiv für alle äußerlichen Wirkungen der Musik. Aber im Inneren ist sein Spiel durch und durch leblos. Wie kalt und unsensibel muss man sein, um solche Worte aufs Papier zu bringen? All diese Misshelligkeiten müssen Horowitz buchstäblich auf den Magen geschlagen sein. Wegen Schmerzen im Unterleib und ständiger Krämpfe entschloss er sich im September 1936 zu einer Blinddarmoperation, obwohl es nach Ansicht namhafter Chirurgen dafür keinen Anlass gab. Unter mancherlei Mühen fand er einen Arzt in Paris. Nach der Operation, die sich als unnötig erwies, wurden ihm, wie damals üblich, 10 Tage Bettruhe verordnet. Dabei zog er sich eine Venenentzündung zu. 3 Monate lag er im Krankenhaus. 2 Jahre brauchte er, um sich zu fangen und wieder zu konzertieren. Seine Begründungen und Erklärungen für diese lange Pause, dass er nie viel über sich nachgedacht habe, dass er immer nur spielen, spielen, spielen musste, dass er zunehmend in Routine erstarrt sei, dass er sich wie ein Fließband-Pianist fühlte. All diese Erklärungen mögen richtig und unwiderleglich sein, doch sagen sie nur die halbe Wahrheit, die des leidenden Subjekts. Zu erfragen sind die geschichtlichen und sozialen Voraussetzungen für einen Musiker und Sozialcharakter wie Horowitz. Vor dem Versuch, Horowitz als Epochenfigur zu begreifen und damit auch das problematische und unheimliche Verhältnis zwischen dem privaten Leben und dem Fortgang der Geschichte zu beleuchten, hören Sie den Pianisten mit einer seiner ersten im Studio entstandenen Soloaufnahmen nach der Ruhepause. Er hat sie selbst als eine seiner liebsten Platten bezeichnet. Calcharnis Variationen auf ein Thema von Pierre Roth. La Ricordanza. Es ist eine Belcanto-Arie auf Tasten. Einem knapp 90 Sekunden langen Andante Espressivo folgen Stesso Tempo 2 Variationen mit Verzierungen, die eingewoben werden wie Silberfäden in einen Brokat. Die 3. Variation, Vivace, ergeht sich in perlenden Passagen der rechten und gegenläufigen Bewegungen der linken Hand. Dem sanften Sostenuto der 4. Variation folgt, gleichsam als Coda, ein Allegro vivace, dessen Passagen funkeln und glitzern, während die linke eine betörende Melodie aufsteigen lässt. Horowitz spielt diese Variationen, um eine hübsche Formulierung von Joachim Kaiser zu borgen, als wäre der liebe Gott Pianist geworden. Er singt die Arie des französischen Komponisten und Geigers Pierre Roth, eines Zeitgenossen von Beethoven, wie ein Belkantist und verwandelt das Instrument in der arpeggierten Passage am Ende der letzten Variation in eine silbrig tönende Harfe. Karl Czerny, La Ricordanza, Variationen über ein Thema von Pierrot. Als Horowitz seine Aufnahme irgendwann wiederhörte, lächelte er, als wäre er überrascht, und sagte: Good fingers there. An den guten Fingern haben die Kritiker nie gezweifelt, wohl aber daran, dass sie in den Dienst großer Kunst gestellt wurden. La Ricordanza, gewiss hübsch, aber keine große Musik. Was macht er, so ward im Besserwisserton gefragt, mit Mozart, mit Beethoven, mit Schubert? Zum Exkurs über eine Epochenfigur, deren Leben ein Spiegel der Weltgeschichte ist. Es geht um Horowitz als den Prototypus des jüdischen Außenseiters und dessen Existenzform, deren seltsame Antinomien in der folgenden Beschreibung genau erfasst sind. Auf eine Rundfrage der Münchner Neueste Nachrichten über die Lösung der Judenfrage bekannte sich Thomas Mann zum ersten als überzeugter und zweifelloser Philosemit und bezeichnete das Judentum zum zweiten als unentbehrlichen europäischen Kulturstimulus. Zum dritten erblickte er ein psychologisches Problem. Ich zitiere: Überall als Fremdling kenntlich, das Pathos des Außenseiters im Herzen stellt er eine der außerordentlichen Daseinsformen dar, die sich in einem erhabenen und anrüchigen Sinne von der gemeinen Norm ausgezeichnet, aller humandemokratischen Nivellierung zum Trotz, inmitten des bürgerlichen Lebens erhalten. Das ist das seelisch Entscheidende. Alle Kontraste und Kompliziertheiten seines Wesens, die Sehnsucht, sich den Regelrechten zu assimilieren und der Stolz des Vereinzelten, zähes Zusammengehörigkeitsgefühl und abtrünniger Individualismus, Frechheit und Unsicherheit, Zynismus und Sentimentalität, Schärfe und Schwermut sind Ergebnisse seiner Außerordentlichkeit. Nicht zuletzt seine ärgerlich häufige Überlegenheit im Wettstreit der Berufe, die ihm zugänglich sind. Dann fügte er hinzu: Voltaire äußerte einmal, übrigens ist es nicht schlecht, wenn man einen Fehler gut zu machen hat. Es verpflichtet zu großen Anstrengungen, um die Öffentlichkeit zur Achtung und zur Bewunderung zu nötigen. Thomas Mann sprach nicht von einem Individuum, sondern von der durch die Zeitläufte aufgezwungenen Existenzform eines Epochentypus, der sein Leben weniger in der Gesellschaft führt, als in einem Selbstbehauptungskampf gegen die Gesellschaft. Die entscheidende Voraussetzung, sich zu behaupten, liegt, wie später Hans Meyer in seinem Essay Außenseiter schrieb, in einer spezifischen Exzessivität, sei es der Leistung, sei es der künstlerischen Ausdrucksform, deren Pendelschläge bei Horowitz extrem weit waren. Die von Thomas Mann erwähnte Sehnsucht des jüdischen Fremdlings, sich den Regelrechten zu assimilieren, hat sich bei Horowitz kaum je heftiger und seltsamer geäußert als zum Abschluss eines Konzerts in der Carnegie Hall am 28. März 1945, wenige Wochen vor Ende des Krieges. Er überraschte und er überrannte die Hörer mit seiner Transkription von Philipp Sousas Marsch »The Stars and Stripes Forever«. Es ist ein ingeniöses Stück und einmal mehr ein steiler Jux. Man möchte wortspielerisch von Horror und Witz sprechen. Ingeniös sind die ins Klaveristische umgesetzten Klänge einer Militärkapelle mit den Pfiffen der Piccoloflöten und dem Dröhnen der Posaunen, schräg und schrill die ironisch verfremdete Etalage der Bravour. Thank you. Mit seiner Transkription von Philipp Sousas berühmtem Marsch »The Stars and Stripes Forever« versetzte Horowitz das Publikum in Raserei. Lässt sich hier überhaupt noch von Spiel reden? Nein, dieses Spiel ist kein Spiel und wenn doch, dann eine Art von russischem Roulette. Es ist die Ausdrucksform eines Außenseiters, der ob seines Könnens zu Ruhm und Ansehen gelangt und doch unter der Gesellschaft, die ihn braucht und verbraucht, leidet. Horowitz hat das Leiden an der Gesellschaft entweder somatisiert und sich in die Isolation geflüchtet, oder er hat seine Umwelt später mit Extravaganzen und mit Zumutungen herausgefordert, die ihrerseits gesellschaftlich vermittelt waren. Doch je mehr er sich später gehen ließ, desto weniger ließ man ihn gehen. Horowitz gehörte zur riesigen Schar jüdischer Instrumentalisten, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Oberhaus der Interpreten die mit weitem Abstand größte Fraktion bilden. Die meisten hatten das ewige jüdische Schicksal, Flucht und Emigration, erlitten. Von 1820 bis 1880 war in Russland die Zahl der jüdischen Einwohner von 1,6 Millionen auf 4 Millionen bis 1910 auf 5,6 Millionen angestiegen. Dies führte zu sozialen Spannungen und Verfolgungen. In das Jahr 1871 fiel der Pogrom von Odessa. Nach der Ermordung Alexander II. Anno 1881 flammten in der Ukraine neue Pogrome auf. Zwischen 1881 und 1914 strömten 2,75 Millionen osteuropäische Juden in den Westen. Jeder Dritte hatte, wie Yehudi Menuhin sagte, einen Geigenkasten unterm Arm. Die Geige war, wie für die Schwarzen in Amerika das Klavier und der Jazz, der Weg zur Befreiung. Denn der erfolgreiche Musiker, der Virtuose, wurde überall gefeiert. In vielen Orchestern, zuerst in Deutschland, dann in den USA, spielten jüdische Geiger und Cellisten. Im Konzertleben dominierten Geiger wie Bronislaw Huberman, Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, Karl Flesch, Isaac Stern, Mischa Ellmann und Toscha Seidel. Und Pianisten wie Josef Hoffmann, Ignaz Friedmann, Ossip Gabrilowitsch, Benno Moisewitsch, Arthur Rubinstein und Horowitz. Theodor Leschetizky, selber kein Jude, fragte Pianisten, die bei ihm studieren wollten: Waren Sie ein Wunderkind? Sind Sie slawischer Abstammung? Sind Sie Jude? Die Sonderstellung der jüdischen Instrumentalisten hat der deutsch-jüdische Historiker Arthur Holde in seinem Buch »Jews in Music« wie folgt erklärt. Wir finden bei den Juden eine intellektuelle und eine emotionale Disposition, die sie in besonderer Weise zu einer solistischen Karriere befähigt. Ein rascher Verstand und eine gleichermaßen rasche psychische und physische Reaktionsfähigkeit gehören sozusagen zu den neurologischen Eigenschaften des musikalisch begabten Juden. Sie schufen die Voraussetzungen, sich unter widrigen Bedingungen zu behaupten. Wie hatte Horowitz gesagt: Ich bin ein Produkt der Revolution, ein Produkt der Not. Sich aus einem solchen Leben lösen zu müssen, zwingt einen jungen Menschen zu einer gewissen Dynamik. Diese Dynamik, umgeleitet ins Streben nach Erfolg, ließ Horowitz nach eigenem Wort zu einem Extravertierten werden, der sich über seine Grenzen hinaus verausgabte. Jene von Thomas Mann erwähnten Kontraste und Kompliziertheiten seines Wesens erklären sich überdies daraus, dass er auch in anderer Hinsicht ein existenzieller Außenseiter war als Homosexueller. Seine Bemühungen, sich den Regelrechten anzupassen, führten zu Stolz und Schwermut. Sie führten sogar zu Schuldgefühlen und Selbsthass, weil er sein Selbstvertrauen verlor. Nicht in seine pianistischen Fähigkeiten, aber in seine künstlerische Integrität. Für 2 Jahre zog er sich in die Schweiz zurück, nach Bertenstein nahe dem Vierwaldstätter See. Aus einem Brief, den er an seine Frau Wanda schrieb, nachdem er ein Konzert von Rudolf Sarkin besucht hatte, spricht helle Verzweiflung. Was ich ihr mitteilte, war, dass ich weinte, weil da ein wahrer Künstler spielte. Ich spürte, dass ich in den letzten Jahren meine Kunst um des billigen Erfolges wegen verkauft hatte, um Geld. Vielleicht lassen sich meine Selbstzweifel und mein Gefühl der Unzulänglichkeit auf meinen Wunsch zurückführen, aus Russland herauszukommen. Hätte ich nicht den großen Erfolg im Westen gehabt, hätte ich zurückkehren müssen. So könnte es sein, dass ich vor allem den Erfolg im Auge hatte. Ein sicherer Weg dahin war, Oktaven schneller zu spielen als jeder andere. Er habe die Zwangspause, so sagte Horowitz, als Denkpause genutzt und sein geschrumpftes Repertoire ausgeweitet. Wirklich neu in seinem Repertoire waren die 6., 7. und 8. Sonate von Sergei Prokofjew. Der Komponist hatte ihn gebeten, seine im Krieg geschriebenen Sonaten in den USA als erste aufzuführen. Die 7. Sonate in B-Dur memorierte er in einer Nacht und einem Tag. Horowitz genoss die Schwierigkeiten der Sonaten von Prokofjew. Als er die B-Dur-Sonate für Toscanini spielte, sagte dieser zu Natascha Saizow, der Cousine des Pianisten, es ist kein großes Werk, er macht es groß. Sie hören zum Abschluss den ersten Satz der 7. Sonate in B-Dur von Sergei Prokofjew. Thank you. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 7. Folge einer 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting, eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.